In Augsburg haben Gastwirte Schilder an ihren Türen. Darauf steht: Eintritt für Gastarbeiter verboten. Strafanzeigen gegen diese Gastwirte hat die Staatsanwaltschaft bei dem Oberlandesgericht in München am 20. Oktober 1970 zurückgewiesen. Mit der Begründung, Gastarbeiter gehören nicht zur Bevölkerung. Im Übrigen sei bekannt, dass Gastarbeiter zu Körperverletzungen, zu Messerstechereien und sogar zu Sachbeschädigungen neigen. Dies Lied ist gewidmet dem italienischen Gastarbeiter Tonio Schiavo. Er lebte nur kurze Zeit in der westdeutschen Stadt Herne. Das ist die Geschichte von Tonio Schiavo, geboren, verwachsen in Mezzogiorno, Frau und 8 Kinder und 3 leben kaum und 2,5 Schwestern in einem Raum. Tonio Schiavo ist abgehauen, zog in die Ferne, ins Paradies, und das liegt irgendwo bei Herne. Im Kumpelhäuschen, oben auf dem Speicher, mit 12 Kameraden vom Mezzogiorno, für 100 Mark Miete und Licht aus um 9. Da hockte er abends und trank seinen Wein. Manchmal schienen durchs Dachfenster rein richtige Sterne ins Paradies, und das liegt irgendwo bei Herne. Richtiges Geld schickte Tonio nach Hause. Sie zählten und lachten im Mezzogiorno. Er schaffte und schaffte für 10 auf dem Bau. Und dann kam das Richtfest und alle waren blau. Der Polier, der nannte ihn Ithaka Sau. Das hört er nicht gerne im Paradies, und das liegt irgendwo bei Herne. Tonio Schiavo, der zog sein Messer, das Schnappmesser war's aus dem Mezzogiorno. Er hieb's in den fetten Bauch vom Polier, und daraus floss sehr viel Blut und viel Bier. Tonio Schiavo den Schnappen gleich fiel, er sah unter sich Herne, das Paradies, und das lag gar nicht mehr so ferne. Und das ist das Ende von Tonio Schiavo, geboren, verwachsen im Mezzogiorno. Sie warfen ihn 70 Meter hinab, und er schlug auf das Pflaster, und zwar nur ganz knapp. Vor 10 dünne Männer, die waren müde und schlapp, die kamen grad aus der Ferne, aus dem Mezzogiorno ins Paradies, und das liegt irgendwo bei Herne. Dieses Lied habe ich 1966 geschrieben, also ein sogenannter guter alter Degenhardt. Aber es fehlt eine letzte Strophe, und die müsste dem Inhalt nach so lauten: Wenn die Arbeitenden aller Länder sich darüber verständigen, dass sie einer Klasse angehören, dann werden sie sich nicht mehr gegenseitig beschimpfen und erstechen. Dann werden sie ihre Waffen gegen ihren wahren Feind richten. Dieser Prozess der Verständigung ist übrigens längst in Gang gesetzt. Und er läuft von Hanoi bis San Francisco und von Leipzig bis Kapstadt. Und er wird ganz sicher zu Ende geführt werden.